Castello, ein Flieger. Wem ist er bekannt? Wer kennt all die Tapferen schon? Sein Leben gab er dem Vaterland, ein Held der Sowjetunion. Angriff auf einen faschistischen Tross. Der Hauptmann Castello am Steuer. Plötzlich schlägt zu eine wendige Flak, Castellos Maschine fängt Feuer. Sekunden verbleiben dem Offizier, noch kann er sich retten, kann springen. Er sieht all das Leid und er hört den Befehl, der Feind ist zum Stehen zu bringen. Da stürzt er sich mit dem Flugzeug hinab auf die Panzer und Treibstoffwagen. Der Feind wird von ihm zum Stehen gebracht, die Flammen zum Himmel hochschlagen. Castello, ein Flieger. Wem ist er bekannt? Wer kennt all die Tapferen schon?